Dr. Ohl, Rainer und noch ein Dragon Monday, vom 4. Juni 2018. Das soll ein Dragon Monday sein? Keine Intro. Rainer steht nicht. Nicht mal der Grinskrim ist am Start. Stattdessen verschränkt Rainer die Wedelämmchen vor dem arschförmigen Leib, um der immer ausufernderen Silhouette halbwegs Halt zu verleihen. Weil ihm diese Maßnahme aber zusehends die Luft einschnürt, muss er in dieser Sequenz diverse Schnaufe rausschneiden und lässt es noch 20 Sekunden ganz bleiben. Aufatmen. Und die Plauze schwabbelt wie eine hässliche Lavalampe, die man in einen stinkenden Lumpen gewickelt hat. Die Ereignisse, die er ansprechen will, liegen keine Woche zurück. Aber unser dicker fetter Pfannkuchen wäre nicht unser dicker fetter Pfannkuchen, wenn er nicht mit den Wochentagen heillos durcheinander käme. Wie damals in der Schule, als alle gelacht haben, wenn Rainerle dienstags mit dem Sportbeutel angemittelt kam, weil er dachte, es sei Montag und Sportunterricht. Dass unser Qualemmann bei Herrn Nussheim vorkam, wird er uns jetzt noch wochenlang hinreiben, da müssen wir durch. Minutenlanges Gestammel richtig cool über die für unseren Palo herrliche Tatsache, dass er Erwähnung fand. Und ja, es sei unserem Rainerle einfach mal gegönnt, dass er sich über den Lügenleifels lustig machen darf, diese dumme Sau. Rollo. Alle, wenn Rainerle vernichtend über dich urteilen und dir nützliche Hinweise geben darf, dann hast du es wirklich geschafft, du dumme Sau. Und wenn unser Prallo schon mal Oberwasser hat, attestiert er sich selbst gleich noch eine unglaubliche Entwicklung, neue erworbene geistige Reife und eine jubelnde Unterstützer und lobt sich Aweng selbst für sein tolles Mobbing-Video. Wobei er sich vor lauter Eifer und eitlem Stolz noch schlimmer verhaspelt als sonst. So eilig hat er es, die selbsterklärten Lorbeeren einzuheimsen. Wie der typisch Rainer, kaum fängt irgendwo so etwas wie Verständnis für ihn anzukeimen, muss er solche Sentiments mittels seiner altbekannten eitlen Borniertheit sofort und vollumfänglich vernichten. Nur weil der Leifels eine selten dumme Sau ist, wird unser Prallsack dadurch keine weniger dumme Sau oder seine Videos irgendwie hochwertiger oder sehenswert. Aber das wird er natürlich niemals in sein Spatzenhörn kriegen. Wie er es ja auch nicht in sein Spatzenhörn kriegt, dass sich keine Sau für seine benagelten Let's Plays interessiert. Also ödet er uns minutenlang damit an, wie erfolgreich er auch letzte Woche sein Leben verdaddelt hat. Dann kann er sich endlich zu dem Geständnis durchringen, letzte Woche versagt zu haben, und muss dabei sehr, sehr deutlich mit der Wampe schaukeln. Hospitalismus im Anfangsstadium, körperberuhigende Automatismen. Die Scham lauert selbst bei solchen Lippenbekenntnissen im Hintergrund und muss in Schach gehalten werden. Naja, jetzt ist er jedenfalls gespannt, ob die nächste Woche wohl erfolgreicher wird und er, alles hinbekommt, wie er es will. Was genau das sein könnte, außer da hocken und eine weitere Woche seines Lebens zu verdaddeln, weiß er selbst natürlich auch längst nicht mehr. Aber das wird er wohl hinkriegen, hoffentlich. Drachenlord kommt, wenn er kommt, Leute, also nie.